Hallo zur Machtdose im Juli 2006. Das erste kleine Stückchen, was wir gerade gehört haben, war von Rudi Rabatz. Da ist der Name nicht unbedingt Programm, vielleicht schon eher der des Labels, passend zur Musik, wo das erschienen ist, nämlich bei Piepmatz Records. Lauter 1 bis 2 Minuten Miniaturen mit recht lustigen Titeln dann auch. Das Ganze als EP heißt zum Beispiel Gehirnspülungsschnipsel und das Stück selbst, das wir gerade hörten, war Schramme am Bein. Und eine gewisse Diskrepanz im Namen und zur Musik haben wir dann auch beim nächsten, was ich hier schon reinlaufen lasse. Und zwar ist das Der Zorn Gottes, eine französische Band. Vermutlich werden sie sich wohl nach dem Herzog-Film benannt haben. Und die machen Improvisationsmusik und ein Label, was sich darauf spezialisiert hat, ist E-Dogm. Und dort ist zu finden ein Konzertmitschnitt in einem Club mit einem unaussprechlichen Namen, nämlich Le Tuxus, spreche ich das jetzt mal einfach aus, TXUS. Und da ist es einfach dann das Stück Nummer 2, wie das so ist bei Improvisation, wird dann nicht großartig benannt, ist einfach TXUS 2. Ging jetzt über von einem Konzert zum nächsten, von Frankreich rüber nach Israel, live aus dem Klipa Theater. Das war Roy Jaconi mit seiner Band, zu finden bei dem israelischen Label Birdsong. Vorhin hatten wir ja Piepmatz Records, also diesmal ist es das andere Vogelgezwitscher aus Israel. Und wir gehen gleich über zum nächsten, und zwar ist das Matt Beatty, ganz klassischer Singer-Songwriter-Kram, der jetzt wohl gerade eine eigene Seite überhaupt erst baut und vielleicht wird auch ein Label draus, das habe ich nicht so ganz verstanden, Red Couch Music nennt die sich. Jedenfalls hat er die Lieder von sich schon hochgeladen bei Archive.org und die Platte selbst heißt, muss ich gerade schauen, The Devil and the Blue Sea, und daraus habe ich mir das Stück Ellie ausgewählt. Ganz klassisch wird da eben eine Verflossene besungen. Thank you. message to Richard Rorman from one of David Icke's nutty followers. We're taking over the world, Richard. We're taking over. And there's fuck all you can do about it. We are right. Aus Kanada, wo bekanntermaßen seit geraumer Zeit schon die allerschönste Musik herüberschwappt. Und zwar war das ADC Bicycle mit We Are Taking Over the World, Richard, Teil einer 5-Stücke-EP, die bei Kikapo erschienen ist und als Gesamtpaket meiner Meinung nach eins der besten Releases in Sachen Net Audio überhaupt in diesem Jahr. Sehr, sehr empfehlenswert. Alle Stücke gehen ineinander über. Das ist so ein einziger Musikstrom, sehr abwechslungsreich. Und ich fühlte mich hier sehr stark an The Books erinnert. Also wer das mag, wird hier allerbestens bedient. Bei Flownet, wo die Platte auch vorgestellt wurde, nannten sie noch Caribou als Referenz. Wenn man will, kann ja auch passen. Und apropos erinnern. Dies hier, was wir gerade hören, hat mich dann auch wieder an was erinnert, und zwar Telefon Tel Aviv. Künstler heißt And Or, das Stück Alt White, schon vor 2 Monaten herausgekommen. Passte in die vorherigen Sendungen wegen Fülle nicht rein, also die waren dann schon zu voll, jetzt bringe ich es halt in diese Sendung. Und das Label dazu ist Mimi. Thank you. Dieses schöne Stück von Jack Haverfield namens Juniper Trees hat sich nochmal Plosive vorgenommen und geremixed, Teil eines ganzen Remix-Albums by One, wo eben dann mehrere Stücke von diesem Netlabel nochmal bearbeitet wurden. Und als nächstes haben wir hier Hans Carstens, ein Chilener, obwohl der Name nicht danach klingt. Und ist eine 3-Stücke-EP bei Tropic, dem sehr fleißigen Ad-Label aus Frankfurt. 16 Veröffentlichungen in einem halben Jahr. Und dies hier ist sicher eine der besten dort. Das erste Stück, was wir hier hören aus dieser EP, und es heißt Lega Adios. We'll be right back. Slamjack 3 von Fundamental, gerade eine Doppelplatte rausgekommen bei Binkrish, ein Label, das ich das letzte Mal schon hatte und da schändlicherweise falsch geschrieben hatte, weswegen ich dann gleich von Max Marlow von Retropublic ein bisschen gerügt worden bin, dass ich da ein bisschen nachlässig sei, weil das jetzt schon öfter vorgekommen ist. Gut, ich versuche mich zu bessern beim Tracklisting da auch ein bisschen auf die Rechtschreibfehler zu achten. Ich habe es halt auch nachträglich jetzt noch korrigiert. Und wir kommen jetzt zu Markus Masur. Das ist auch jemand, der schon diverse Male bei verschiedenen Netlabels veröffentlicht hat. Also zumindest weiß ich, dass er das bei One Bit Wonder getan hat. Diesmal beim polnischen Label Equilatech. Eine EP, die überschrieben ist mit Durch die Donau. Und ich habe mir da rausgewählt das Stück Wohnzimmerakustik. So, das ist mir jetzt eine besondere Freude, denn endlich habe ich mal was genommen vom REST-Label. Und zwar war das Nika Japarice mit Cut. Ja, das REST-Label wird gemacht unter anderem von Tobi Tobsucht und der macht eben auch Netzklang, eine Radiosendung, die sich um NetAudio dreht bei MTH Elektro. Jeden Montag 2 Stunden. Für mich eine relativ wichtige Sendung, weil ich zwar ja auch relativ intensiv mich durch die neuen Releases acker, aber man kann ja nicht alles so mitkriegen und Tobi Tobsucht, der das ja eben einmal die Woche macht, im Gegensatz zu mir, der das nur einmal im Monat macht, der ist da noch viel mehr drin als ich und deswegen gibt es da viele Anregungen auch für diese Sendung hier. Also auf jeden Fall mal ein Gruß und ich sage auch nochmal die URL von diesem Podcast, den man dort jede Woche runterziehen kann und zwar ist das netzklang.today.net, today wie 2, also TWO. Für die, die das nicht kennen. Und als nächstes kommen wir jetzt zu Mark Bonk. Der hat ein Stückchen, das heißt Rockstar, obwohl es gar nicht so rockig ist, würde ich mal sagen. Ist erschienen bei Takt als Mittel, wird auch bald auf einer CD-Compilation erschienen, ist aber trotzdem hier erstmal unter CC zu haben. Hier so aus, deswegen kündige ich gleich mal das nächste an, und zwar mal wieder was von Bevlar, dem Netlabel, das für mich im letzten Jahr so mit die allerbesten Sachen rausgebracht hat, weil das alles extrem tanzbar und völlige Bretter waren. Die sind jetzt so in den letzten Veröffentlichungen ein bisschen umgeschwenkt, weg von so eher hausigen Stampfsachen zu Elektro-Stampfsachen, wenn man das so sagen kann, also eher so Elektro-Clash. So ist auch das nächste, und zwar von May Nielsen, und das Stückchen heißt Me and You. We'll be right back. auch hier laber ich mal drüber. Eins der tollen Sachen an Net Audio, das habe ich auch in vorigen Sendungen schon erwähnt, ist, dass man aus aller Herren Länder was zu hören bekommt. Diesmal ein Netlabel aus Venezuela, Digital Audio Tropical Archives. Der Künstler selbst ist Kolumbianer, lebt aber in Deutschland und heißt Paulo Olarte und das Stück Cosas. Thank you. Selber merkt, sind wir im beschwingteren Teil der Sendung längst angelangt. Mal wieder ein Stück von einer Compilation, und zwar von Pentagonic. Und das Stück ist von Erich Lesowski und heißt J.O. Und als nächstes ein Stück, das gerade noch so reingerutscht ist, obwohl es schon aus dem April ist, aber ich habe diese Platte einfach übersehen gehabt. Aber ein ganz großartiges Stück kann natürlich sein, weil ich es erst heute gehört habe, dass ich da noch ein bisschen überschwänglich bin. Fängt ganz ruhig an und geht dann ordentlich ab, wie ich finde. Und zwar von Modem, der ist zu finden bei PostDigitalNet. Und das Stück heißt, ein kleiner Zungenbrecher, Lonely Mammoth Triumphs. helicopter spin. The helicopter spin. Geschnitten habe für die Sendung, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass der ganz große Teil des Stücks so ein langes Sample hat aus so einer Radiosendung, die sogenannte Prank Calls macht. Eine Sache, die ich wirklich anprangere und verachte, Verarschungsanrufe bei Leuten, also wenn mir das passieren würde, würde ich sehr humorlos reagieren und dann habe ich es auch humorlos weggeschnitten. Wie ich überhaupt jetzt ordentlich geschnitten habe bei dieser Sendung, also auch andere Stücke wirklich richtig radikal gekürzt habe. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich gucke ja immer so nach der Zeit, bin auch wieder in deutlicher Überlänge. Dieses Stundenziel, was ich mir mal gesetzt habe, das kann ich eh vergessen, glaube ich. Ganz egal. Wir kommen jetzt direkt zum letzten Stück und das sage ich jetzt auch nur noch ganz kurz an. Und zwar ist das Van Tai Drum and Bass und das Stück heißt Sonic Movement 2 und ist bei Rumpfunk Records erschienen, einem mir auch neuen Netlabel. Und ich sag dann tschüss, bis zum nächsten Monat. We'll be right back.